sind 7 Stunden und 15 Tag. Verdien deine Liebe fort. Ich ging aus in der Nacht und ich schlief am Tag. Verdien deine Liebe fort. Seit du bist fort, ich kann tun, was immer ich mag. Ich kann sehen, wen immer ich will. Ich kann essen gehen in einem schicken Restaurant. Doch nichts, ich sag nichts, nimmt mir den Trübsal fort. Denn nichts, das dir gleicht, nichts gleicht dir irgendwie. Sitz so einsam hier ohne dich, wie ein Vogel. Stopp meine einsame Träne, wenn sie fällt. Sag mir, Baby, was bloß schief geht. Ich könnte jeden Mann umarmen, den ich seh. Doch sie erinnern an dich. Ging zum Doktor, rate mal, was er sagt, was er sagt. Er sagt, Girl, hab ich doch Liebe und nach Spaß, ganz egal, was du auch machst. Doch er ist ein Narr, denn nichts, das dir gleicht, nichts gleicht dir. Mama im Hinterhof, alle starben, als du gingst vor. Ich weiß, das Leben mit dir, Baby, war schwer manchmal. Doch ich wünschte mir nur, es setzte sich fort. Nichts gleich dir irgendwie. Nichts, das dir gleicht. Nichts gleich dir irgendwie. Nichts, das dir gleicht. Nichts gleich dir.